Lektion 2 Übung D Beispiel Du musst die Sätze abschreiben. Gut, ich schreibe die Sätze ab. Gut, ich schreibe die Sätze ab. Gut, ich schreibe die Sätze ab. Bitte beginnen Sie. Du musst die Sätze abschreiben. Gut, ich schreibe die Sätze ab. Du musst genau zuhören. Gut, ich höre genau zu. Du musst die Angaben eintragen. Gut, ich trage die Angaben ein. Du musst den Termin absagen. Gut, ich sage den Termin ab. Du musst Frau Brenner anrufen. Gut, ich rufe Frau Brenner an. Du musst übermorgen mitarbeiten. Gut, ich arbeite übermorgen mit. Du musst die Besucher vorstellen. Gut, ich stelle die Besucher vor. Du musst den Bericht vortragen. Gut, ich trage den Bericht vor. Danke.